Wir sind schon ein, zwei Jahre zusammen und haben schon drei, vier Sachen erlebt. Doch bist du nur fünf Minuten mal weg. Es ist wie 10 Jahre Knast für mich. Ey, du wickelst mir zu leicht in deinen Fingern. Du durch deine blauen Augen kommst wie immer.